SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Ich sehe es ja schon kommen. Ich glaube, das wird heute eine ziemlich feucht-fröhliche letzte Sendung. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mental X. Seit genau 19 Jahren mache ich die Sendung. Über 900 Sendungen habe ich gemacht und heute zu oben ist die allerletzte. Allerdings wird die richtig, richtig geil. Davon bin ich überzeugt, weil es ist ja die letzte Sendung gleichzeitig vom Jahr und dementsprechend spiele ich all meine Lieblings-Tunes vom 2018. Und nochmal auf den Champagner zurückzukommen, egal wo ich heute angegangen, überall erwartet mich Champagner. Zuerst bin ich mit der Programmleitung in Basel einziehen. Jetzt komme ich hier ins Studio und man steht auf dem DJ-Pult eine grosse Flasche Champagner. Naja, gut, man kann sie nicht einfach so dort stehen lassen. Also, was passiert heute also? Ich habe hier meine Favorites führen gesucht, unter anderem von Buddha Kids. Mods ist natürlich dabei. Eigentlich generell, das Label Anshuna Deep hat ja wirklich fantastische Releases wieder das Jahr gehabt. Und sonst, es wird ein bisschen chaotisch, es wird ein bisschen freudig, zwischendurch sogar ein bisschen traurig. Aber wir freuen uns auf die allerletzte Sendung. Schön, reise ich mit. Viel Spass. You're not alone. I've come to take you home. Allererste Sendung am 8. Januar im Jahr 2000 hergespielt. Und ich mag mich wirklich noch erinnern, als ob es gestern war. Eigentlich noch das ganze Setlist. Und umso mehr hat es mich natürlich gefreut, dass ich gesagt 19 Jahre später zu meiner letzten Sendung nochmal einen fantastischen neuen Remix rausgekommen ist vom Way Out West Mastermind, nochmal vom Jody Wissanoff. Ich habe ihn schon zwei, dreimal das Jahr in der Sendung gespielt und er ist für mich definitiv so noch besser. 2018 Track Playlist findest du gewohnt nach der Sendung auf srf.ch/mentalx. We'll be right back. höchst überraschenden Track von einem Produzenten, den ich bis dato noch nie etwas gehört habe. Gonzalo Rodriguez hat im Sommer diesen Track mir zugeschickt, und zwar mit Tonight She Comes, heisst er. Und schon vom ersten Mal los habe ich gefunden, wow, was für ein Sound. Aber auch der nächste, und der ist von einem japanischen DJ namens Kaitasano, ist äußerst überragend gesehen und schon fast so ein bisschen so Sommerhymnenartig. Und es war ein Blazer called Sunny Beach. Das und noch vieles mehr bekommst du jetzt oben auch noch als Podcast wie gewohnt. Gerade nach der Sendung kannst du die heutige Sendung abladen auf srf.ch/mentalx. 2018 ist mir schon klar gewesen, der Track hat oberste Priorität. Buddha Kid mit Memories of Lost and Found ist für mich eine von diesen Nummern überhaupt. Und von diesem Jahr gerade sowieso. Was der junge Berliner hier angestellt hat, das ist wirklich sagenhaft. Unglaublich. Buddha Kid mit Memories. phänomenal. Noah ist das aus London, ist eine Lady und das, was sie da produziert hat, wenn sie sich nicht pennt hat, das ist ein irrsinnig geiler Remix von Thomas Tejada. 14 Jahren 900 Sendungen und ich schwelge wirklich da volle Emotionen. Ich bin oft gefragt worden, irgendwie gerade von DJ-Kollegen oder anderen Radiostationen, was ist dein Rezept? Wie kann eine Sendung, eine elektronische Tanzmusik-Sendung 19 Jahre halten? Und ich habe bis heute eigentlich so keine Erklärung dafür. Ich habe aber eine Idee. Und zwar, mein oberstes Dogma oder das Wichtigste für mich ist immer gesehen, Musik in den Vordergrund stellen. Und das heisst, ich spiele wirklich nur das, was mich zu 100% überzeugt und hoffe natürlich, dass es dann schlussendlich die Hörerschaft, sprich euch, auch begeistern kann. Und irgendwie anscheinend ist mir das gelungen. Und ich glaube, wenn du eben dein Ego zurückstellst und eben wirklich Musik in den Vordergrund stellst, dann wäre das je nachdem heute auch noch möglich. Naja, sei es wie es will. Wir feiern heute meine letzte Sendung und gleichzeitig das Best of 2018. Und das, was hier läuft, das ist Sacrifice vom fantastischen Paul Hamilton. Thank you. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Berlin und ist exklusiv bei Anjuna Deep unter Vertrag. Das ist das Label von der Engländer von Above und Beyond. Und der hat jetzt dermassen viele geile Nummern produziert. Ich habe mich jetzt heute zu oben für mein Best of 2018 für das zu entscheiden. Das ist der Ben Böhmer. Und zwar mit After Earth. Ja, so schnell sind 19 Jahre umgegangen. 900, das sind über 900 Sendungen, aber ich habe gefunden, es klingt irgendwie noch gut. So, und wenn man so denkt, wie sich die Musik verändert hat, seit ganz am Anfang, wo es eher so ein bisschen, sag mal, so Progressive House Tribal-lastig war, dann ist mal so ein bisschen Technoid Mitte Nullerjahr geworden, dann haben wir so das düsterste Kapitel von Techno aus den letzten 30 Jahren erlebt, nämlich 2005 und 2006 mit Minimal Techno, eine Musik, die ich wirklich komplett ignoriert habe, weil sie einfach wirklich nur, sagen wir mal, sehr trashy produziert war. Aber dann sind natürlich so Leute wie der Henry Seis aus Spanien gekommen und haben angefangen, irgendwie Melodie-Sounds zu machen. Und heute, naja, all die ehemaligen Minimal-DJs probieren es jetzt mit trendigen Sounds. Ob es klappt, muss ich jeder selber beurteilen. Wir schauen führen und vor allem nach neuen Acts. Und da haben wir eben mit Ben Böhmer wirklich den idealen Typ gefunden. Die heutige Playlist und die heutige Sendung als Podcast zum gratis Downloaden findest du selbstverständlich ebenfalls. Und zwar eben ab der 11 auf srf.ch/mentlix und selbstverständlich auch auf iTunes. Juhu! Wie sagt man bei einem guten Wein? Es ist ein guter Jahrgang und leck die Sounds, oder? Wenn man so ein bisschen retour schaut, die letzten 12 Monate, Lutrell ist das mit, keine Ahnung, ich hab's vergessen, aber wahrscheinlich liegt es am Wein, respektive am Champagner da im Studio. Love for you has brought me out of me. Love for you. Bulgarien ist das mit der Meru. Und leider hat es nie geklappt, ihn mal als Gast-DJ hier zu verpflichten, weil er ist einfach nie in der Schweiz war. Genauso, eigentlich hat mir nur noch einer auf der Bucketliste gefehlt. In 19 Jahren habe ich wirklich alle DJs hier eingeladen, die ich wollte, bis auf einen. Der ist auch nie in der Schweiz gewesen, und ich rede natürlich von Sascha. Sonst aber sind grossartige Gast-DJs hier im Interview und natürlich auch in den Live-Sets gewesen. Magst du dich vielleicht erinnern an den wirklich kosmischen James Holden oder an Alan Alien. Wir haben den Paul van Dyk gehabt, den John Digweed und viele, viele mehr. Bis auf zwei sind wirklich alle super, super nett und richtig cool gewesen. Und die eine Partei, das war Koshin gewesen. Da habe ich das Interview abgebrochen. Die sind dermaßen verpeilt und überheblich gewesen. Da habe ich gefunden, nachkomm. Keine Plattform ergeben. Aber eben sonst, wie gesagt, nur richtig geile Gast-DJs. Hintergrundinfos zu der heutigen Show wünsche ich Grund auf srf.ch/mentlex. Interview bei meiner Kollegin hier auf SRF Virus bin ich gefragt worden. Du Mendel, sag mal, in 19 Jahren gibt es da so Produzenten, die du von Anfang an gespielt hast und kontinuierlich natürlich eben auch noch spielst? Ja. Und da ist mir natürlich spontan der Typ eingefallen. Der Quavo, John Graham. Ich glaube, ich habe etwa 100 verschiedene Tracks, Remixes oder Co-Produktionen von ihm gespielt. Eigentlich hätte man so eine Liste machen, was ich allerdings mal hochgerechnet habe, wie viele Tracks ich vermixt habe in den letzten 900 Sendungen und ich bin auf plus minus 27'000 Tracks gekommen. Unglaublich, oder? Eieieiei. Okay, ich glaube, Mixen habe ich gelernt für den Rest von meinem Leben. unserer Virus. Ich bin der Mentalix und das hier heute hier oben ist einerseits meine allerletzte Sendung hier. Nach über 900 Stück gegangen in die Frührente. Oder mein Best of 2018, wenn du jetzt fragst, was ist denn das für ein traumhaft schöner House-Track da hinten dran? Naja, eben so House in Anführungs- und Schlusszeichen. Im Original ist von Jam & Spoon Be Angel aus dem Jahr 2002. Ich habe das Original schon absolut geil gefunden. Dann hat es einen phänomenalen Pal Van Dyk Remix gegeben. Nach all diesen Jahren ist irgendwie vergessen gegangen, bis jetzt auf der neuen Balance-Serie ein Out of Sorts Remix auftaucht ist. Und das ist definitiv das Highlight vom Jahr 2018. Jam & Spoon mit Be Angel. I'm Das grosse Buch «Mentalix Electronic» schließt sich heute zu oben. Und was mir auch immer wichtig war in den letzten 900 Sendungen, respektive in den letzten 19 Jahren, jedes Genre, das verdient, wird gespielt. Es gibt eigentlich wirklich nur zwei Stilrichtungen, die ich komplett ignoriert habe, weil ich es einfach nicht mag. Auf der einen Seite haben wir hier Drum and Bass, ist einfach nicht meine Welt. Und Gabo, da machen wir einen grossen Bogen. Rave hingegen und Hard Trance finde ich richtig, richtig geil. Und da haben wir einen Klassiker von diesem Jahr, und zwar von Genix, Rogue. We'll be right back.

Jahr 1 von meiner Radiosendung. Das war im Jahr 2000. Und damals hat die Sendung ja noch Shake geheißen. Ist dann so langsam mutiert in Shake Electronic Music, dann Shake Mental X Electronic Music. Und irgendwann sind wir bei dem angekommen, was wir jetzt sind, nämlich bei Mental X. Gut, spielt also überhaupt keine Rolle. However, auf jeden Fall im Jahr 1 hat Underworld Nummer re-released, und zwar ihre Cowgirl Nummer aus dem Jahr 1992. Dann haben sie sich lange überlegt, machen wir selber den Remix oder geben wir ihn fremd? Sie haben sich fremd entschieden, und zwar für Bedrock. Als regelmäßiger Zuhörer von mir weiß natürlich, wer dahinter steckt. Genau, John Digweed und Nick Mio. Was sie hier fabriziert haben, ist wirklich das Meisterwerk. Ein absoluter Shake-Klassik ist Underworld mit Cowgirl und Bedrock Remix. So, ihr Lieben, jetzt ist also tatsächlich der Moment gekommen, um mich von euch zu verabschieden. Nach fantastischen, wilden, unglaublichen 19 Jahren und über 900 Sendungen sage ich jetzt Ciao. Aber zuerst möchte ich mich natürlich noch mal ganz herzlich bei euch bedanken für eure Interaktion, für euer Feedback und vor allem für eure jahrelange Treue. Es war mir eine Ehre, für euch zu musizieren. Wir haben zusammen getanzt, wir haben zusammen gelacht, wir haben schöne Zeiten gehabt. Und weiter wünsche ich euch wunderbare Festtage und Virus alles erdenklich Gute auf einem weiteren Weg vom Radiosendung. Als allerletztes habe ich mich entschieden, und ich habe mir sehr lange Gedanken darüber gemacht, welchen Track ich spiele. Ich möchte euch gerne Left Fields, der Original von der Song of Life, vorspielen, weil der ist von 1992 und kein anderer Track hat mich so, sagen wir mal, inspiriert für das, was ich heute gemacht habe. Ein neues Trance House Sound. Und darum jetzt und definitiv zum letzten Mal. Kommt gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao.